Hadith Nummer 68. Ibn Mas'ud berichtete: Der Prophet, Allahs Segen und Frieden auf ihm, pflegte sorgfältig eine geeignete Zeit für seine Ermahnungen an uns zu wählen, damit wir uns nicht langweilten.